Damit beschließen wir unser heutiges Programm, das von Ernst Josef Aufrecht und Manfred Georg zusammengestellt wurde. Die Gesamtleitung hatte Axel Grunberg, der deutsche Ansager H.O. Gernko. Hören Sie unsere nächste Sendung. We Fight Back! This is a mechanized war, they say, that saying is sure a bust. Wir sind nicht nach Europa gekommen, um hier musikalisch den Ton anzugeben. Wir kamen nur, um unseren Jungs, die hier schon ein paar Jahre stationiert sind, ein Gefühl der Heimat zu geben. Die haben einen harten Job und wollen endlich wieder amerikanische Musik. Echt. Glenn Miller hat das geschrieben. Im Sommer 44 zur Invasionszeit. Da war er in England und dirigierte seine Army Air Force Band, sein letztes Orchester. Glenn Miller starb am 15. Dezember 1944 beim Flug über den Kanal auf den europäischen Kontinent. Sein Flugzeug kam nie an. Seine und seiner Band Musik war da aber schon in hunderten von Radiosendungen über Europa ausgestrahlt worden. Über einem Europa, das in der Zeit des zweiten deutschen Griffs nach der Weltmacht keinen Jazz, keinen Swing hören durfte. Nun waren die Amis da mit ihrer Infanterie, ihrer Musik und mit eigenen Sendern. What do you do in the infantry? Heißt das Glenn Miller Stück übrigens. How can you duck with a bombardier so steady on the beam? How can you dig a foxhole or jump behind a tree? Wouldn't you love to march away just like the infantry? The soft way is the soft way. Try to crash land, brother, the soft way. What are you doing? Your gas is gone and you're flying a thunderbolt. You hit the silk and say a prayer and then with an awful jolt. You drop in a jungle and wrench your back, you're thinking of giving up. Yet what do you mumble crawling back? It's hop, two, three, four, hop, two, three, four. An das deutsche Volk. Dies ist die Stimme der alliierten Militärregierung. Sie hören eine Bekanntmachung des obersten Befehlshabers der alliierten Streitkräfte, General Eisenhower. In diesen Rundfunksendungen erhält die deutsche Bevölkerung Anweisungen für ihr Verhalten unter alliierter Besatzungshoheit und unter der alliierten Militärregierung. Erstens. Oberste Pflicht eines jeden Deutschen wird es sein, Ruhe und Ordnung zu wahren. Jeder gehe seiner rechtmäßigen Beschäftigung nach. Die Operationen der Besatzungstruppen oder die Maßnahmen der Militärregierung dürfen unter keinen Umständen behindert werden. Zweitens. Das Eigentum wird gewährleistet. Vorbehaltlich besondere Bestimmungen der Militärregierung. Niemand jedoch darf Vermögenswerte behalten, die rechtmäßigerweise einem anderen zustehen. Drittens. Diese Vorrechte haben indessen keine Geltung für Personen, die tätigen Anteil nahmen an der Nationalsozialistischen Partei oder ihren Gliederungen. Die Nationalsozialistische Partei und alle ihre Einrichtungen werden zerstört werden. Viertens. Jeder Deutsche ist verpflichtet, der Militärregierung Beistand zu leisten bei der Ausschaltung aktiver Nationalsozialisten. Am 23. September 1944, 11 Tage nach Vertreibung der Deutschen, hatten die Amerikaner mit Radio Luxemburg einen der stärksten Sender Europas wieder in Betrieb nehmen können. Von hier sendeten sie nun tagsüber als offizielle, zumindest künftige Militärregierung oder auch ein ganz normales Programm in deutscher Sprache, kontrolliert von der Psychological Warfare Division, PWD, was man auch mit Piss- und Wind-Division übersetzte. Hans Habe, war hier als einziger Emigrant in höherer Position dabei. Nachts sendete derselbe Sender mit verminderter Stärke und tat so, als ob er nun ein deutscher Geheimsender sei. Der Sender 1212, auch Annie genannt.